Countdown fertig. Und? In unseren Selbstverhältnissen veräußerlichen wir Wahrheit, können aber nicht davon abstrahieren, dass dieses Veräußerlichen selbst zu sein. Die Frage nach Wahrheit setzt somit voraus, dass wir uns als selbst... Nicht gerade einfach, den Ausführungen des jungen Mannes zu folgen. Er ist einer von 5 Bewerbern, die sich im Bonner Goethe-Institut um den Titel des besten philosophischen Performers duellieren. Er versucht sich an einem schwergewichtigen Thema. Was ist Wahrheit? Ein 2. Bewerber. Zu verschieden sind die Ansätze. Die subjektive Wahrheit auf der einen Seite, die abstrakt-mathematische Wahrheit auf der anderen Seite, die das Subjekt in seiner Verfassung als Individualität nicht zu fassen bekommt. Wahrheit und Wahrheiten, wie sie in der Philosophie vorgestellt werden, haben oft die Eigenschaft, mit anderen Ansichten unvereinbar zu sein. Da kommt schon der Nächste in Sachen Wahrheit. Ey, das war gerade dort. Ja, hier. Ich meine, ich glaube, ich hatte die Wahrheit. So, Moment, ich habe es ja jetzt gerade aufgeschrieben. Ich habe es auch aufgeschrieben. Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist, die Wahrheit... Hier findet eine Phil-Slam-Session statt. Man muss dazu ein wenig dem Klischee vom jungen Wilden entsprechen. Auf coole Art auch bildungsbewusst sein, so wie es das Feuilleton schon seit jeher mochte. Eine weibliche Bewerberin. Im Gegensatz zu den meisten meiner Philosophiekollegen glaube ich, dass Wahrheit relativ ist. Warum genau glaube ich das? Weil es meiner Meinung nach unzählige Möglichkeiten gibt, die Welt zu beschreiben, und jede davon hat ihre eigenen Regeln. Es gibt die ist das hier salopp inszenierte Begriffslyrik? Oder werden wir Zeugen eines ernsthaften Ringens um Erkenntnis? Applaus für alle, denn alle waren fantastisch. In der Philosophie gab es das Suchen nach Wahrheit immer schon. Aber wer hörte den Philosophen zu? Hier scheint das anders. Das Publikum genießt das Hin und Her der Argumente, erfreut sich an der rhetorischen Brillanz der Vortragenden. Philosophie als Event. Bitte jetzt abstimmen mit lautstarkem Applaus für Mirko Stockhausen. Herr Stemmler. Es gibt natürlich einen Sieger. Den jungen Mann, der im lässigen Understatement Thesen des Philosophen Kierkegaard mit denen des Evolutionsforschers Darwin kontrastiert. Die explosive Mischung macht's. Der Appetit auf Philosophie scheint jedenfalls geweckt. Man könnte ja mal googeln, was spuckt der digitale Container zur Wahrheit aus. Glaube denen, die die Wahrheit suchen, und zweifle an denen, die sie gefunden haben. André Gide, Schriftsteller. Auch die Wahrheit gedeiht nur in einer bestimmten Vegetation und Temperatur. Sobald man sie erhitzt, wird sie fanatisch. Sobald man sie unterkühlt, zynisch. Martin Kessel, Schriftsteller. Was ist Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern. Friedrich Nietzsche, Philosoph. Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, solltest du auch sagen. Voltaire, Philosoph. Das Glück liegt in der Hand des Menschen, der die Wahrheit sucht. Platon, Philosoph. Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert. Hermann Hesse, Schriftsteller. Die Wahrheit wird gelebt, nicht doziert. Philosophy Goes Live. Die neue philosophische Szene. Ein Feature von Werner Köhne. Mir ist es ein großes Anliegen, auch die akademische Philosophie in die Öffentlichkeit zu bringen und einfach ein bisschen Werbung zu machen für die Philosophie, die ja oft ein bisschen verschrien ist als eine Disziplin, die eben im Elfenbeinturm Theorien bespricht, die eh niemand versteht. So ist es aber nicht. Philosophie geht uns in gewisser Weise alle an. Kirsten Meyer, Philosophieprofessorin an der Humboldt-Universität Berlin. Jahrgang 1974. What can philosophy do today? Was kann Philosophie heute noch leisten? I think that the task of philosophy is not to provide answers. Ich denke, die Aufgabe der Philosophie ist es nicht, Antworten zu geben. But to show how the way we perceive a problem can be itself part of a problem. Sondern zu zeigen, wie die Art, wie wir ein Problem erfassen, selbst Teil des Problems werden kann. Mystifying it instead of enabling us to solve it. Es zu vernebeln, anstatt uns zu befähigen, es zu lösen. Slavoj Žižek, Popstar unter den Philosophen, zugleich Psychoanalytiker. Jahrgang 1949. Philosophie hat Auch deshalb einen Boom, weil viele Menschen eine Empfindung des Unbehagens gepackt hat, dass etwas in ihrem Leben nicht stimmt. Jürgen Wiebicke, freier Journalist, Schöpfer und Moderator der WDR-Hörfunksendung Das Philosophische Radio und Mitinitiator der Phil Cologne, einer siebentägigen Veranstaltungsreihe, auf der sich Philosophen unterschiedlichster Couleur einem breiten Publikum stellen. Jahrgang 1962. Philosophie scheint voll im Trend. Woher rührt dieser Boom, der sich in einer Vielzahl von Veröffentlichungen, Initiativen und Veranstaltungen manifestiert? Hochglanzzeitungen wie das in Berlin erscheinende Philosophie-Magazin können sich erfolgreich auf dem Markt etablieren. Philosophie-Seminare für Führungskräfte und Manager liegen ebenso im Trend wie philosophische Sendungen in Radio und Fernsehen. Wer bin ich? Was soll ich tun? Was gibt meinem Leben einen Sinn? Die Uraltfragen der Menschheit erleben eine Renaissance. Erstaunlicherweise außerhalb der Universitäten. Was aber noch mehr verblüfft, fundamentale Fragen werden nicht länger in seichtem Wohlfühlen abgehandelt oder an einschlägige Wissenschaften delegiert. Esoterik, das war einmal. Soziologie, Psychologie, beinahe ganz aus dem Fokus des öffentlichen Interesses verschwunden. Bleiben noch die Hirnforschung und die Genetik. Zweifellos starke Konkurrenten für die Kopfgeburt-Philosophie. Aber diesen Disziplinen fehlt, was die Philosophie heute so erfolgreich macht. Sie gibt sich enorm alltagstauglich, stellt Fragen. Etwa diese: Wie gelingt mir mein Leben? Kapitel 1: Das gute, das gelingende Leben. Eine Philosophie für alle? Nicht das Leben ist das höchste Gut, sondern das gute Leben. Platon. Ein unbewusst gelebtes Leben ist nicht wert, gelebt zu werden. Sokrates. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Marc Aurel. Trenne dich nicht von deinen Illusionen. Wenn sie verschwunden sind, wirst du weiter existieren, aber aufgehört haben zu leben. Mark Twain. Wer das Leben nicht schätzt, der verdient es nicht. Leonardo da Vinci. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Jesus von Nazareth. Die erste von 24 Veranstaltungen auf der 2014 stattfindenden Phil Cologne. Es geht um Kinder und Philosophie. Geht das zusammen? Wir gehen zu Phil Cologne. Was erwartet ihr denn hier? Eine Vorlesung. Ja, da müssen wir zu Lit Cologne. Aber wir sind hier bei der Phil Cologne. Ja. Könnt ihr denn was anfangen mit dem Phil? Was ist das denn, Phil? Philosophie. Ja? Philosophie. Hast du schon mal was gehört von Philosophie? Nö. Wir haben eine Sophie hier in unserer Klasse. Also. Angekommen in einem großen Saal setzen sich die etwa 8-jährigen Kinder auf den Boden. Vor ihnen liegt Malzeug. Das Thema, mit dem sie konfrontiert werden, die Ideen. Zwei Frauen fordern die Kinder auf, etwas dazu zu sagen. Was ist für sie eine Idee? Ja, ich kann nicht alleine spielen. Also ich kann es schon, aber es macht überhaupt keinen Spaß. Papa kann das gar nicht nachvollziehen, dass ich mich manchmal langweile. Und ich langweile mich oft. Meistens, wenn ich Jungs als Besuch habe, dann fällt an uns ein. Dann vergeht die Zeit im Schneckentempo oder gar nicht. Aber Mama sagt auch immer, langweilen ist gut, weil dann fällt einem immer was ein, aber das stimmt nicht. Die Eltern, die sagen, nach der Arbeit gehe ich mal nach Hause und gucke die ganze Zeit Fernsehen. Und dann gucken sie die ganze Zeit Fernsehen und dann haben sie ja gar keine Ideen mehr, nur Fernsehen gucken. Eigentlich braucht man auch neue Ideen, weil es ist nicht alles so schön, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Eine gute Idee kann eigentlich durch alles entstehen. Neue Ideen sind toll. Wegen dann verändert sich auch. Da hat man da mehr Spaß dran. Ja, und dann verändert sich was. Dann ist es nicht immer das Gleiche. Bestimmt hatte ich schon mal eine gute Idee. Ich weiß nur nicht mehr welche. When I find myself in times of trouble. Kapitel 2. Wie gelingt einem das gute Leben? Oder Gelassenheit lernen von Chris Christopherson und Nietzsche. Freedom's just another word for nothing left, nothing left to lose. Chris Christopherson. Gelassenheit ist Einsicht in die Vergänglichkeit. Andreas Tänzer. Nichts planen, nichts erledigen, einfach nur da sein, wie ein stiller, ruhiger See. Jochen Maris. There will be an answer. Let it be, let it, let it be. Be, let it be. Die Beatles. Philosophischer Spaziergang, so der Titel einer weiteren Veranstaltung auf der Phil Cologne. Es ist Samstag. Am gleichen Tag besucht der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan die Domstadt. Demonstrationszüge sind unterwegs. Man befürchtet Zwischenfälle. Polizeihubschrauber im Tiefflug über der Stadt. Während gleichzeitig ein bundesdeutsches Treffen der Motorradgangs die Kölner Ringe in ein aufheulendes Geräuschemeer verwandelt. Der Stadthistoriker Martin Stankowski und der Philosoph Theo Roos liefern derweil eine Kostprobe von Philosophy Goes Live. Während Stankowski, kenntnisreich, durchs mittelalterliche Köln führt, zitiert Roos Friedrich Nietzsches Gedanken zur falschen Bildung des Menschen in der Moderne. Man pflegt wohl solche ernstere Arten der Bildung als feineren Egoismus, als unsittlichen Bildungsepikurismus zu verunglimpfen. Freilich, nach der hier geltenden Sittlichkeit steht gerade das Umgekehrte im Preise, nämlich eine rasche Bildung, um bald ein geldverdienendes Wesen zu werden, und doch eine so gründliche Bildung, um ein sehr viel geldverdienendes Wesen werden zu können. Dem Menschen wird nur so viel Kultur gestattet, als im Interesse des allgemeinen Erwerbs und des Weltverkehrs ist, aber so viel wird auch von ihm gefordert. Das ist von Friedrich Nietzsche, und er hat schon sehr früh gespürt, also wie diese Kapitalismusmaschine angeworfen wurde und wie die Bildung eingemeindet wird in eine bestimmte Form des Nutzens, um Wachstum zu erzeugen. Und natürlich hat Nietzsche versucht, eben da eine Gegenposition einzunehmen. Mit einem nachdenklichen Publikum geht es weiter ins alte Martinsviertel. Durch eine Gasse in einen baulich harmonisch abgestimmten Innenhof. An dessen Ostseite steht die romanische Kirche Groß St. Martin. Wenn man in der Altstadt unterwegs ist, selbst Freitagabends, ist es hier innen drin immer noch ein ruhiger Ort. Diese ganze Architektur stammt von Joachim Schürmann und seiner Frau. Jedenfalls haben sie in Köln diese Anlage gebaut. Ein Ort der Stille, der Ruhe und der Meditation, das Thema für Theo. Nietzsche meinte auch, dass Gedanken Melodien sind und dass er diese Gedankenmelodien nachsingen würde. Ich sing erstmal einen Song. Ein bisschen weiter weg. Lord, I'm drifting like a ship out on the sea. I'm drifting and drifting. Like a ship out on the sea. Ain't got nobody in this world to gather me. Driften wäre dann sozusagen das Gegenprojekt zu dem, wozu wir meistens gezwungen sind, unheimlich viele Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten. Und Nietzsche hat nochmal gesagt, ich will ein für alle Mal nicht alles wissen. Und ich glaube, da können wir uns ein Beispiel nehmen, dass wir heute auch einfach versuchen müssen, öfter offline zu sein. Offline sein, durchaus eine Möglichkeit, Philosophie mit dem Leben zu versöhnen. Allerdings nicht die einzige, wie das folgende Beispiel beweist. Vor allem Musik taugt heute als ein philosophisch adäquater Sinnspender. Dein Haar weht im Wind, von meinem Fenster aus da seh ich dich. Kapitel 3: Das gute, das gelingende Leben. Oder die Philosophie spürt Sinn überall auf, selbst im Schlager. Obwohl der Sinn ein gemeinsames Gut ist, leben viele Menschen so, als hätten sie eine nur ihnen zukommende Einsicht darin. Heraklit. Leben, das Sinn hätte, fragte nicht danach. Theodor W. Adorno. nach dem Sinn oder Zweck des eigenen Daseins sowie des Daseins der Geschöpfe überhaupt zu fragen, ist mir stets sinnlos erschienen. Albert Einstein. Sinn ist heute Sinn ist eine knappe Ressource. Jürgen Habermas. Der Schlager hat ja ein durchaus sinnstiftendes Moment. Wolfgang Buschlinger, Philosoph und Mathematiker, Autor eines Buches über den Sinn und die Bedeutung des Schlagers. Ein weiterer Performer auf der Phil Cologne. Berührungsängste mit dem Trivialen kennt Buschlinger nicht. Der Schlager ist einfach auch ein Ereignis oder ein Mittel, mit dem man regelrecht geprägt werden kann. Ja? Diese Prägung, wenn man die biologisch nimmt, mir gefällt das sehr gut, die läuft automatisch ab, die läuft ohne Belohnung ab. Man kann dagegen kaum etwas tun und dann ist man sozusagen hinterher doch wirklich stark davon imprägniert. Und da wird natürlich Sinn gestiftet. Ja? Also zum Beispiel in den Liebesliedern. Also es ist auch kein Zufall, dass Niklas Luhmann ein Buch geschrieben hat, das heißt Liebe als Passion und etwas über Liebe mache. Ja? Also jetzt speziell hier bei Udo Jürgens. Und das passt einfach wunderbar zueinander. Man kann mit dem Schlager einfach auch nur Geld verdienen wollen. Und trotzdem funktioniert der so, dass wenn man den zu einer bestimmten Zeit hört, man auf die Art und Weise liebt, wie es davor gemacht wird. Und dann kommt Buschlinger auf Frank Sinatras Evergreen My Way zu sprechen. Für ihn bietet der Song eine grandiose Philosophie vom richtigen Leben. Man kann auch sagen, da steckt ja ein unglaublicher Appell an Authentizität da drin. Ja, also ich soll selbst gefunden meinen eigenen Weg gehen. Und dann kann man sich fragen, ist das Authentizitätskonzept vom Himmel gefallen oder wer hat es denn in die Welt gebracht? Ja? Und dann würde ich sagen, da mache ich so einen kulturphilosophischen Ansatz und frage mich, woher das denn kommt, was es für Vorformen gab, wie man darauf reagiert hat, also wie denn das alles so geworden ist. I did it my way. Wenn ich mich also jetzt dem Schlager widme, dann würde ich einfach sagen, es galt früher als uncool, wenn man sowas gemacht hat. Genauer gesagt, man hat sich aus der Gemeinschaft der Rechtschaffenden exkommuniziert, wenn man so etwas gemacht hat. Also die Beschäftigung mit dem Niedrigen, die war erst möglich, als das Hohe nicht mehr da war. Und da würde ich eben sagen, woran kann das liegen? Na, vielleicht doch am Ende der großen Erzählung. Ja? Das ist eben postmodern, weil die großen Erzählungen mit ihrem Nimbus und ihren auratischen Vertretern auch dann nicht mehr da sind. Und das könnte ja auch gut sein. Kapitel 4. Die Philosophie vom guten Leben braucht keinen theoretischen Unterbau. Oder ein Besuch bei dem praktischen Philosophen Gerd Achenbach. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum. Johann Wolfgang von Goethe. Der Augenblick ist gekommen, um den Terror der Theorie zu brechen. Es mangelt uns an einer Teufelei, einer Apathie, die so beschaffen ist, dass das theoretische Genre Subversionen erleidet. Jean-François Lyotard. Die Theorie träumt, die Praxis belehrt. Karl von Holtei. Das ist gewiss. Ein Utopist baut in der Praxis meistens Mist. Friedrich Löchner. Bergisch Gladbach, in der Nähe von Köln. Ein flaches Eckhaus, ein bisschen wirkt es wie ein in der Mitte gespaltener und dann verrutschter Kubus. Nach der Begrüßung führt der Hausherr den Gast die Treppe hinunter ins Souterrain, wo man sich an einem langen Tisch niederlässt. Gerd Achenbach gilt als der Urvater der philosophischen Praxis. Es handelt sich dabei um eine Art Gesprächstherapie. Nur waren dafür zuvor nicht die Psychologen zuständig? Achenbach erhebt gegen diese Spezies Bedenken. Der alte Gedanke, der von den Griechen her mit der Philosophie im Bunde war, eines gelingenden Lebens, geht ganz anders davon aus, dass ein Leben nicht dann schon gut ist, wenn ich nicht krank bin. Sondern so wie wir verschiedene Krankheiten unterscheiden, gibt es gute Gründe, philosophisch verschiedene Gesundheiten zu unterscheiden. Und so viel die Menschen inzwischen ahnen, was die Intelligentesten unter unseren Denkern bereits im 19. Jahrhundert gemerkt haben, wie Nietzsche zum Beispiel, dass die Psychologie etwas ist, was den Menschen klein macht. Seit nunmehr 33 Jahren unterhält Achenbach seine Praxis. Geleitet von der Idee, Philosophie mitten ins Leben zu platzieren, ja sie als Lebenskunst aus den Fängen der Großtheorien zu befreien, den Ideologien, die wie der Kommunismus nach Meinung Achenbachs in verheerender Weise praktisch wurden. Diese Praxis hatten wir. Sie hat die halbe Welt verändert. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist das Resultat nicht einschränkungslos befriedigend. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Es gab also auch guten Grund, sich daran zurückzuerinnern, dass die Philosophie dort, wo sie in der Wiege lag, und oder wenn Sie so wollen, wo sie aus dem Ei kam, nämlich in der Antike in Griechenland, dass sie dort gewissermaßen, als sie auftrat, nicht in erster Linie das Interesse und die Bemühung um Erkenntnis war, sondern sie war primär eine Bemühung und ein Interesse an einer Lebensform. Das heißt, auch gedacht oder sich besonnen und nachgedacht wurde, schlicht gesagt, um der Möglichkeit eines besseren Lebens willen. Das war eigentlich das Pathos der Philosophie. Wie das umgesetzt wird, erläutert Achenbach an einer therapeutischen Grundsituation. Da kommen Menschen zu ihm, zumeist enttäuscht von Ärzten, Therapeuten und Esoterikern. Die Menschen, die mir gegenüber sitzen, mit ihren Sorgen, Nöten, Ängsten, mit ihrer Unzufriedenheit mit sich selber, mit teils gescheiterten Lebensläufen, mit teils schlechten Gesamtbilanzen, was auch immer, denen muss das Gute, das Richtige, das Besonnene, das Taugliche, das Tüchtige, das in ihnen auch ist, gestärkt, bestärkt, unterstützt werden, dem muss weitergeholfen werden. Ich bin eher also der Geburtshelfer dessen, was am Menschen entwicklungsfähig ist, als der, der das Falsche an ihnen aufdeckt. Insofern ist die philosophische Praxis auch eine Antwort auf ein zu Ende gehendes Zeitalter der Kritik von allen an allem. Für jeden Fall einsetzbare Modelle liefert Achenbach allerdings nicht. Das Ideal der philosophischen Praxis ist, dass keine Beratung der anderen gleicht, so wie kein bedeutendes Kunstwerk einem anderen gleicht. Das heißt, ich habe hier nicht Tools, wie es heute heißt, oder Methoden, oder, jetzt will ich mal gleich böse reden, Maschen, die ich brat liegen hätte, wie der Chirurg das Besteck, und damit wird dann gearbeitet. Es gibt ja witzigerweise im Volksmund die Redensart von dem Psychologen, er sei der Seelenklempner. Und das ist ja nicht ganz falsch, weil darin gesehen ist, ja, die haben das besondere Werkzeug, ja, wie der Installateur für die Anschlüsse des Waschbeckens, ja, so haben die eben ein bestimmtes Werkzeug für die Seele. Und genau das hat die philosophische Praxis nicht, sondern sie fragt sich, wer muss ich für diesen Menschen oder dieses Paar sein? Das ist ein bedeutender Unterschied. Kapitel 5. Das Gute, das gelingende Leben. Oder es darf gelacht werden, wenn die Theorie auf Praxis trifft. Hinter das Leben kann das Denken nicht zurückgehen. Wilhelm Dilthey. Auch das Denken schadet bisweilen der Gesundheit. Aristoteles. Von Thales, dem Prototyp des Philosophen, erzählte man sich, er sei ganz versunken in die Betrachtung des Sternenhimmels gestolpert und in einen Brunnen gefallen, was eine tragische Magd, die in der Nähe war, zum Lachen gebracht habe über so viel Weltfremdheit. Der Philosoph Hans Blumenberg nimmt die Geschichte zum Anlass einer Reflexion über das Verhältnis von Philosophie und alltäglichem Leben. Der gesunde Menschenverstand lacht über die Tollpatschigkeit des Thales wohl zurecht, aber es kommt hier auf die Art des Lachens an. Ist es Schadenfreude, gar Zynismus, der hinter dem Lachen steckt? Oder einfach nur der Ausbruch eines unverstellten Gefühls über die Komik der Situation? Was der Situation indes eine besondere Note gibt, die Weltfremdheit des Philosophen scheint die Bedingung für seine Genialität zu sein. Er entdeckt, erfindet ja etwas gerade als jemand, der stolpert. Das hat uns zum Bild des zerstreuten Professors geführt. Der ist so versunken in Theorie. Ohne diesen Tollpatsch aber gäbe es keine Entwicklung und menschliche Geschichte. Hans Blumenberg leitet daraus das Muster einer gelingenden Beziehung ab. Die tragische Magd darf ruhig über den Vorfall am Brunnen lachen, aber sie ist als die Hüterin des Lebens gehalten, den Thales als ihr Gegenbild zu respektieren. Der Philosoph respektiert seinerseits die Magd als Hüterin der Lebensklugheit. Die Frage ist allerdings, funktioniert diese Arbeitsteilung heute noch, wo so ungeheuer viel Theorie Teil unseres praktischen Lebens geworden ist und die Lebensklugheit nicht mehr so leicht zu definieren ist? Warum aber dann diese neu entfachte Sehnsucht nach Philosophie? Ich glaube, es gibt mehrere Gründe, warum wir im Moment einen Philosophieboom haben. Jürgen Wiebicke, Mitinitiator der Phil Cologne, Schöpfer der WDR-Sendereihe Das Philosophische Radio. Es gibt nicht den einen großen Grund, es gibt mehrere. Den banalsten vergisst man leicht. Wir leben, auch wenn häufig das Gegenteil behauptet wird, alles in allem in einer sehr gebildeten Gesellschaft, in der es viele Menschen gibt, die Spaß daran haben, geistige Nüsse zu knacken. Das ist das eine. Das zweite ist, warum hätte man das vor einigen Jahrzehnten noch nicht machen können? Ja, weil die Philosophie gar nicht sprechfähig war. So wie andere Wissenschaften auch, wissen Philosophen, akademische Philosophen, dass sie der Gesellschaft etwas schuldig sind und dass sie ihre Inhalte darstellen können müssen. Und da hätten sich viele wahrscheinlich noch vor einem Vierteljahrhundert geweigert, überhaupt einen Fuß über die Schwelle des Radios zu setzen. Das sind so die beiden einfachsten Gründe. Und dann ist es natürlich so, dass viele Menschen geistig obdachlos geworden sind. Also die haben mal Weltanschauungen angehört, die ein sehr umfassendes Sinnangebot bereitgestellt haben und diese Erwartungen sind enttäuscht worden. Und nun gucken manche, ob die Philosophie da was zu bieten hat. Die von der Theorie begriffenen revolutionären Kräfte müssen in der gegebenen Gesellschaft existieren, müssen in der gegebenen Gesellschaft aufweisbar sein. Je weniger dies der Fall ist, desto abstrakter der Charakter der Theorie. Der Philosoph Herbert Marcuse auf einer Veranstaltung 1968 in Frankfurt. Aber diese Abstraktheit macht die Theorie nicht zur bloßen Ideologie, zum falschen Bewusstsein. Solange als die scheinbare oder wirkliche Abwesenheit revolutionärer Kräfte in der theoretischen Analyse der Gesellschaft selbst begründet, dass diese Abwesenheit antizipiert werden kann, dass die Theorie die Abwesenheit revolutioniert. Ende der 60er Jahre erlebte die Philosophie schon einmal einen Boom. Aber es war eine Philosophie, die ihren Sinn in der Selbstauflösung fand. Getragen von einer Utopie drängte sie auf direkte Praxis. Nicht vorrangig das Gute, sondern das gesellschaftlich richtige Leben wurde ihr Ziel. Und die Soziologie ihr Paradigma. Das währte so lange, bis sich im Gegenzug eine neue Philosophie bahnbrach. Ja, und zwar die Philosophie, die man als die reine, aber auf Lebensfragen hin orientierte Philosophie nennen kann. Der Philosoph Dieter Henrich erinnerte sich schon 1996 an diese recht drastisch vollzogene Wende. Was wir vorher hatten, war ja auch sehr stark philosophisch bestimmt. Durch die Sozialphilosophie, durch die Geschichtsphilosophie, durch das ganze marxistische Syndrom, durch alle die Themen, die die Frankfurter Schule zusammengebunden hatte. Dazu gehörte ja auch die Psychoanalyse. Also nicht, dass gar keine Philosophie da war. Aber diese durch die Frankfurter Schule am leichtesten zu charakterisierende Einflussgröße, die hat ja die reine Philosophie, nicht die rein theoretische, sondern die an den Lebensfragen des Individuums orientierte Philosophie unter Verdacht gestellt und verdrängt. Und mit dem Hinschwinden dieser universalhistorischen, gesellschaftskritischen Dimension der Theorie ist die Philosophie, die ja eine jahrtausendlange Tradition hat, wieder zu neuem Leben gekommen. Gerd Achenbach, der Urvater der praktischen Philosophie, sieht im Niedergang der damaligen Leitwissenschaft Soziologie geradezu eine Voraussetzung für eine lebensnahe Philosophie. Die Soziologie hat aus der Sicht der Philosophie, speziell aber der philosophischen Praxis, einen Mangel an sich, dass die Soziologie als Wissenschaft am Durchschnitt, an der Allgemeinheit, am Gewöhnlichen, am Üblichen orientiert ist. Man könnte sagen, um wieder mal ein Bild von Nietzsche zu gebrauchen, die ist interessiert an den vielen, vielleicht sogar viel zu vielen. Über die Menschen und ihre Verfassung klärt uns dann Allensbach auf, zum Beispiel. Die Philosophie im Bunde mit der Literatur war aber nicht interessiert und schon gar nicht orientiert an dem, was die meisten tun, denken, empfinden, meinen, urteilen, sondern sie war orientiert an den wenigen, an den Ausnahmen. Dass man aus seiner eigenen Lebensgeschichte das auch ganz anders sehen kann, macht indes der Philosoph Thomas Metzinger deutlich. Metzinger gehörte Ende der 70er Jahre als Student zur linken Szene in Frankfurt. Es war gleichzeitig eine ganz wichtige Lebensphase, die für die Persönlichkeitsbildung sehr wichtig war. Und mir fällt jetzt heute der Unterschied auf. Ich bin jetzt am Ende als Professor in Mainz gelandet und ich habe es mit Massen von Bachelorstudenten zu tun, die überhaupt kein Interesse an dem Fach Philosophie haben. Und wir waren damals Ende der 70er Jahre vielleicht verrückt, vielleicht unsystematisch, vielleicht selbstgerecht, empörungsbereit, oberflächlich politisiert. Das mag alles gewesen sein, aber wir haben uns ernsthaft für das Fach Philosophie interessiert. Und es gab auch ein Wir-Gefühl. Das sind alles Dinge, die ich heute sehr vermisse. Allerdings sieht gerade Metzinger erhebliche Mängel in der Weltdeutung der Linken. Ich habe damals in Abwandlung von Karl Popper irgendwie die These vertreten, mit der politischen Realität ist man dann in Kontakt, wenn man Tränengas riecht. Ja, also beim Häuserkampf im Westend. Dann ist man in Berührung mit der Wirklichkeit und nicht, wenn man selbstgefälligen älteren Herren lauscht im Seminar. Und ich bin dann sehr früh auf die Suche gegangen, was macht zum Beispiel die kritische Theorie, was macht die letztlich so zahnlos oder woher kommt das Gefühl des Oberflächlichen? Und da habe ich eben sehr früh schon die Relevanz der Neuro- und Kognitionswissenschaften entdeckt und bin sehr schnell in die analytische Philosophie des Geistes gewechselt. Ich habe mir damals schon angehört, was die Kritikpunkte von der Rechten waren, von der anderen Seite. Und das Standardmotiv war immer, die Anthropologie der Linken ist falsch. Das Menschenbild der Linken ist einfach nicht realistisch. Und ich habe eigentlich die letzten 30 Jahre damit verbracht, in der Philosophie des Geistes zu versuchen, Beiträge zu leisten zu der Frage, wie funktioniert der menschliche Geist denn wirklich, das menschliche Bewusstsein. Aber was viele Leute nicht sehen, ist, dass das daher kommt, aus diesem politisch-kritischen Impuls. Während die Soziologie also aus den Schlagzeilen verschwand, wurde eine Disziplin zum Geburtshelfer bei der Renaissance der Philosophie, die Ethik. 1979 erschien das Buch »Das Prinzip Verantwortung« von Hans Jonas. Es war der Startschuss zu einer wahren Flut an Veröffentlichungen, die sich ethischen Fragen widmete und sich nicht länger an die Gesellschaft, sondern an das Individuum wandten. Der Boom der Ethik, der hatte, glaube ich, damit zu tun, dass das menschliche Handeln plötzlich als das Handeln von Individuen ins Zentrum der philosophischen Aufmerksamkeit geriet und man glaubte, über Handlungstheorie quasi Boden unter den Füßen zu bekommen. Michael Hampe, Philosophieprofessor in Zürich. Als Autor eines Buches mit dem Titel »Das vollkommene Leben – Vier Meditationen über das Glück« ist er ein gern gesehener Gast der Phil Collon. Dadurch ergab sich dann diese Rückwende zu einer nicht so sozialwissenschaftlich orientierten Ethik. Die Hinwendung zur Handlungstheorie, zur Anthropologie hatte dann aber auch damit zu tun, dass sich die Sozialwissenschaften stark mathematisiert worden sind. Wenn ich mit Kollegen aus diesen Fächern spreche und frage, welche Rolle denn Ideologiekritik und Gerechtigkeitsfragen spielen, dann werden die sagen, das sind irgendwelche Meinungen, die unwissenschaftlich sind. Die kann jeder haben, eine kritische Philosophie. Die kann sich auf so ausgerichtete Sozialwissenschaften nicht mehr beziehen. Kapitel 6. Meine Philosophie, deine Philosophie, unser aller Philosophie. Oder wie weit kann die Popularisierung der Philosophie gehen? Ich sehe es wie Heraklit. Der Kampf ist der Vater. Ich sehe es wie Wittgenstein. Alles Wissen gründet in der Anerkennung von etwas Vorgegebenem. Weltanschauungen habe ich mir schon viele zusammengebastelt. Dann habe ich sie wieder zerstört. Ich bin keine Standpunkthalterin. Mein Schlaf kommt, wenn das Ich denke, geht. Bin ich ein Homo Soziologicus oder ein Homo Neurobiologicus? Als Dadaist versuche ich, alle Lebensäußerungen zu beherrschen. Als Kantianer sage ich mir, dass der Kopf nicht im Raum, sondern der Raum in meinem Kopf ist. Ich will mehr wissen, was sich gehört. Heraklit sagte, alles fließt. Kannte der schon den großen Medienflow? Ich frage mich, wie Freiheit in einer kausalen Welt möglich ist. Bin ich ein Teil von einem größeren Ganzen? Mein Problem ist nicht die Wahrheit. Mein Problem heißt Vertrauen. Ich sehe es wie Buddha. Ansichten zu haben, liegt dem Vollendeten. Ich möchte wie Nietzsche das Notwendige an den Dingen als das Schöne sehen. Amor Fati, das ist meine neue, meine einzige. Will ich mich mit der Wiedergeburt, dem Paradies oder dem Nichts trösten? Ich ziehe das Nichts vor. Das ist ja ein Zustand wie vor meiner Geburt. Ich sehe Geburt. Es wie Aristoteles. Das Glück gehört denen, die sich selbst. Kein Sieger glaubt an den Zufall. Durch mich denkt die Natur. Freiwillig mache ich das nicht. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Philosophie heißt, seine Zeit in Gedanken erfassen. Auf der Höhe der Zeit sein. Den Zeitgeist prägen. Haltungen erzeugen. Lebenseinstellungen. 1983 erscheint das zweibändige Werk Die Kritik der zynischen Vernunft von Peter Sloterdijk. Das meistverkaufte philosophische Buch in Deutschland. Ein Schlag ins verstaubte Kontor der traditionellen Philosophie. Mithilfe eines konträren Begriffspaares, kynisch ist gleich sinnlich und lebensnah versus zynisch ist gleich verkopft und neurotisch, bietet der ehemalige Bhagwan-Schüler Sloterdijk eine zeitgemäße Erzählung modernen Denkens. Sie richtet sich furios gegen die akademische Philosophie und ihre politischen Zurichtungen. 10 Jahre später veröffentlicht der norwegische Autor Jostein Garder seine Erzählung Sophies Welt. Im Genre des Kriminal- und Abenteuerromans wird die Geschichte der Philosophie von der Antike bis in die Gegenwart nachgezeichnet. 2 ungleiche Mädchen und ein geheimnisvoller Briefeschreiber verschaffen der Philosophiegeschichte ein Ambiente aus raunender Weisheit und Rätselhaftigkeit. 2 Millionen Menschen allein in Deutschland kaufen sich dieses Buch. 2007 erscheint dann ein Buch, das schon im Titel seinen Erfolg, mehr als 1 Million verkaufte Exemplare, vorausahnen ließ. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Die eigentlich unsinnige, gleichwohl herausfordernde Frage beantwortet der Autor Richard David Precht publikumsgerecht. Journalistisch versiert und in Anekdoten eingebettet, gestaltet er Philosophie als eine Bühne, auf der wir uns selbst begegnen. In Auseinandersetzung mit Hirnforschung und der Psychologie. Sprach 1983 Sloterdijk mit seinem Werk noch hauptsächlich akademische Schichten an, so erreichte Jostein Garder ein ungewöhnlich breites Publikum, quer durch Generationen, Schichten und Milieus. Philosophie schien zum Leben erweckt. Mit Richard David Prechts Veröffentlichung gewann dann die Popularisierung der Philosophie ihr eigentliches Publikum. Eine breite, gebildete Schicht, die sich bewusst den Möglichkeiten philosophischer Lebensdeutung zuwandte. Jürgen Wiebeke beruft sich wohl gerade auf diese an Philosophie interessierte Schicht, wenn er Erklärungen für den aktuellen Boom gibt. Es gibt ein Vergnügen an Intellektualität. Und zwar ausgerechnet dann, wo wir in der Gesellschaft sonst, also gerade medial, unglaubliche Trivialisierungsschübe erleben und den letzten Scheiß in vielen Programmen erleben. Aber eben als Gegenbewegung dazu, davon profitiere ich, gibt es eben auch eine Sehnsucht nach Vertiefung, nach Auseinandersetzung. Allerdings macht ein Fall deutlich, dass dabei auch mit harten Bandagen gekämpft werden konnte. 10 Jahre lang hatte Peter Sloterdijk zusammen mit dem Publizisten Rüdiger Safranski im ZDF-Fernsehen die Sendung Das philosophische Quartett gestaltet und moderiert. Als dann der smarte Richard David Precht mit großem Erfolg auf der öffentlichen Bildfläche erschien, setzten die quotenfixierten Fernsehoberen Sloterdijks Sendung kurzerhand ab. Seitdem darf Precht den Part des Philosophen im Fernsehen geben, die Intronisierung eines Newcomers, die Sloterdijk mit der bissigen Bemerkung quittierte, Precht komme ihm vor wie der André Rieu der Philosophie. Dem unbezweifelbar großen Interesse sind indes da Grenzen gesetzt, wo sie Muße und eine gewisse Fachkenntnis erfordert. Thomas Metzinger zum neuen Zusammenspiel von Profis der Philosophie und einem bildungshungrigen Publikum. Ich darf mich beruflich mit Philosophie beschäftigen. Ich darf das seit 30 Jahren und ich bin nie arbeitslos geworden. Ich habe immer Geld gehabt. Jetzt gibt es viele Leute, die sich genauso dafür interessiert haben wie ich und die einfach in ihrem Leben, in ihrem harten Arbeitsleben auch nie die Möglichkeit hatten, Philosophie zu studieren oder sich ernsthafter damit auseinanderzusetzen. Und viele von den Leuten sind zu klug, um sich mit den Kirchen einzulassen, also sind fernab der organisierten Religion und sind andererseits auch zu kritisch, um sich mit dem New Age Supermarkt und der Esoterik einzulassen. Die hätten gerne Handreichungen von Profis. Also die hätten gerne das Richtige, die richtige Philosophie. Die Entwicklung hat aber auch problematische Seiten. Also diese Popularisierung von Philosophie, die kann dann eben auch was quasi Esoterik-mäßiges an sich haben. Also die kann so den Eindruck erwecken, als wären akademische Philosophen Experten für Sinn oder Werte und die wüssten wirklich mehr als wir alle. Das tun sie aber nicht. Popularisierungswellen können auch andere Probleme mit sich bringen, wie Gerd Achenbach erfahren musste. Unzählige Trittbrettfahrer kopieren inzwischen sein Konzept der praktischen Philosophie und bringen es so in Misskredit. Ich höre immer wieder, dass viele, die unter diesem Rubrum der philosophischen Praxis dann segeln, dass die auf eine geradezu abenteuerliche Weise esoterischen Krams vermarkten. Und wenn dann, das möchte ich mit aller Entschiedenheit sagen, wenn dann gesagt wird, da kannst du mal sehen, was das mit der philosophischen Praxis ist. Und wenn das auch noch jemand von den Lehrstühlen der Philosophie sagt, dann werde ich ärgerlich und sage, hör mal, die sind alle an euren Lehrstühlen gesessen. Die haben Philosophie studiert. Und jetzt sind die aus der Universität gekommen und machen auf Esoterik. Das ist nicht mein Problem. Das ist das Problem einer universitären Philosophie, die sich um ihre Adepten nicht genügend gekümmert hat. Das ist mir geradezu peinlich. Kapitel 7. Das richtige, gute Leben. Oder Philosophie, die letzte Bastion gegen die große Erzählung der Ökonomie. Was es alles gibt, das ich nicht brauche. Aristoteles. Ich misstraue allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Friedrich Nietzsche. Jeder ist seines Glückes. Ich muss mich neu positionieren. Den Arbeitsspeicher auflösen. Energietank. Sich aufladen. Einen Timeslot. Im sozialen Netzwerk unterwegs sein. Quantifizierung zählen. Selbstoptimierung. Effektivität. Mobilität. Flexibilität. Markt sondieren. An der Marke ich arbeite. Auf dem großen Strom. Erfordert Problemlösungskompetenz. Mobil ist kein moralisches Muster. Sondern eine effektive Arbeitsweise. Die Ansprüche steigen. Im Rauschen der Kommunikation. Wir werden die Dinge tauschen. Wir werden uns austauschen. Wir werden austauschbar sein. Das ist ja eine Binsenweisheit, die durch Wittgenstein vielleicht besonders populär gemacht worden ist, dass es einen engen Zusammenhang zwischen unserem Sprechen und der Art, wie wir leben, gibt. Michael Hampe möchte der Philosophie zu alter Geltung verhelfen. Durch eine radikale Sprachkritik an der Ökonomie. Wenn wir beispielsweise dauernd über Ressourcen und Konkurrenz reden, dann führen wir auch ein entsprechendes Leben. Und umgekehrt, wenn das Leben in bestimmte marktkonforme Richtungen gelenkt wird, dann führt das dazu, dass die Sprache über Konkurrenz und Ressourcen einen besonderen Hype bekommt. Dadurch wird Sprachkritik auch immer eine Kritik der Lebensform. Und das findet in der Philosophie seit der Antike statt. Wenn der Arzt sagt, das und das ist ein gesundes Leben, wenn die Politiker sagen, das und das ist eine blühende Wirtschaft, wenn in einer bestimmten Religionsgemeinschaft gesagt wird, das und das ist die richtige Sittlichkeit, dann kann man durch einfaches sokratisches Hinterfragen, was ist hier eigentlich mit Sittlichkeit gemeint, was ist hier eigentlich mit Gesundheit gemeint, was ist hier eigentlich mit blühender Wirtschaft gemeint, sehr schnell herausbekommen, dass die Rechtfertigungen dieser Autoritäten nicht sehr weit reichen und dass da quasi eine große Vorurteilsmaschine im Gange ist. Das hat dann so etwas wie eine befreiende Funktion. Also man erlangt wieder Autonomien. Lyotard hat recht gehabt, dass es in der Philosophie und in der Religion keine großen Erzählungen mehr gibt. Aber es gibt in der Spieltheorie und der Ökonomie eine große Erzählung, die inzwischen unsere ganze Kultur durchdrängt hat. Nämlich, dass wir miteinander konkurrierende Marktteilnehmer sind. Und man muss sich positionieren, man muss miteinander konkurrieren, man muss die Ressourcen ordentlich behandeln. Also alle gesellschaftlichen Bereiche sind zu Märkte geworden. Hat die Philosophie hier womöglich ein neues Betätigungsfeld gefunden, das sie mit der kritischen Philosophie der 60er und 70er Jahre wieder versöhnt? Gerd Achenbachs Kritik am Begriff Wirtschaft lässt dies vermuten. Wenn ich höre, die Wirtschaft habe ein Problem mit diesem oder jenem, dann wüsste ich gerne das Ross und den Reiter. Denn wer ist da die Wirtschaft? Sind das die großen Konzerne? Oder sind das die Menschen, die in den Konzernen arbeiten? Oder sind es die, die in die Läden gehen und einkaufen? Oder ist es die Erde, die ausgeplündert und verdorben wird? Also wer ist da die Wirtschaft? Alle von der Wirtschaft Betroffenen? Ja, dann wäre das allerdings eine andere Erzählung als eine ökonomische. Die Ökonomie ist sozusagen eine Erzählung, die mir zu viel ausblendet und damit ihre Rücksichtslosigkeit tarnt. Kapitel 8. Wer ist heute ein philosophischer Mensch? Oder Besuch bei Klaus-Peter Ehlert. Taxifahrer sind inmitten, situativ, mit den Fahrgästen dort, wo die Fahrgäste sie hinnehmen, aber nie im Spiel. Und das ist so eine Epoché-Figur, wie man sie aus der Philosophie kennt. Also insofern ist es sogar naheliegend. Ich würde mal sagen, Philosophie und der Chirurg, das stelle ich mir viel schwieriger vor. Der hat eine ernste Arbeit. Also das heißt, einen, die ihn in Beschlag nimmt. Der hat die Zeit nicht. Wie will er das machen? Klaus-Peter Ehlert, Taxifahrer in Köln seit fast 40 Jahren. Ein promovierter Philosoph, der gerade im Taxi die Muße findet, zu philosophieren. In der Regel kann ich mit Befremdlichen gelassener umgehen. Taxi fährt ja jeder. Und da kann man schon das eine oder andere doch Verwunderliche mitbekommen. Wer sich dabei aufregt, der hat ja leider verloren. Der kriegt nämlich irgendwann was. Herz oder Magen oder irgendwas anderes. Oder einfach Wut. Philosophie bewährt sich demgegenüber als stoische Haltung in speziellen Situationen. Ach, ganz alltägliche Sachen. Die Frau, die seit einigen Jahren mit einem Mann zusammen gelebt hat, muss man wohl sagen, und da unsanft verabschiedet geworden ist. Und dann entdeckt ja während des Gespräches mit mir, sie kommt in einer gewissen Auflösung ins Taxi, und während des Gespräches entdeckt, dass ihr da etwas zum wiederholten Male widerfahren ist. Sie ist jetzt nicht mehr 18, ist also gestandene Frau, aber da macht sie typische Wiederholungen. So. Und das fällt ihr dann plötzlich in so einem Gespräch wie der Schuppen von den Augen. Nicht, dass sie das nicht schon vorher geahnt hätte oder wusste, aber jetzt ist sie erst einmal so. Ne? Man kann nicht zureden. Man kann ja zuhören, und insbesondere allerdings nachts, das sind die Nachtstimmungen. Tagsüber sind die Menschen verfasster. Taxifahrende Philosophen. Die Bezeichnung erscheint wie der Beweis für eine verfehlte Bildungspolitik. Aber zeugt sie nicht auch von einer erstaunlichen Kontinuität? Wer in den 1970ern als Student schon Taxi fuhr und dies auch heute noch tut, der ruft einen Horizont aus Hoffnungen, Enttäuschungen und Einsichten in Erinnerung. Vielleicht auch einen Lebensentwurf, wie er für eine ganze Generation damals typisch war. Hat Klaus-Peter Ehlert in all den Jahren nicht je den Drang verspürt, sein Leben und seine Philosophie mitzuteilen, in Form von Veröffentlichungen? Also wenn ich überhaupt was schreibe, was ich tatsächlich ab und an auch tue, dann ist es eher essayistisch und nicht mehr in dem Sinne um Argumentation bemüht. Das mache ich nicht mehr, ne? Das käme mir jetzt irgendwie deplatziert vor. Kapitel 9. Die neue Lust am Denken. Eine vorübergehende Erscheinung oder eine Entwicklung mit Nachhaltigkeit. Hinter das Leben kann das Denken nicht zurückgehen. Wilhelm Dilthey. Philosophie ist, wenn gelacht wird. Hans Blumenberg. Es gibt kein wahres Leben, im Falschen. Adorno. Nicht das Leben ist das höchste Gut, sondern das gute Leben. Platon. Die ganze Rede vom guten Leben lebt ja eigentlich davon, dass wir wieder Aristoteles zum Beispiel befragen oder auch Seneca. Es gibt eine ganz große Stoikom-Mode, würde ich das mal nennen. Jürgen Wiebicke, erfolgreicher Vermittler von Philosophie. Was mir daran verdächtig ist, zeitgeistverdächtig, ist die Tatsache, dass das alles individualisierte Formen der Lebensbewältigung sind, die das Individuum häufig in ein Spannungsverhältnis zur Gesellschaft setzen. Ich glaube aber, dass das eine Konjunktur ist, die auch irgendwann wieder vorbei ist und dann wird man eher die gesellige, die gemeinschaftliche, die gesellschaftliche Seite des Menschen stärker betonen, als wir das heute tun in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Thomas Metzinger sieht in all den Initiativen wie der Phil Cologne zwar durchaus Chancen für eine Belebung der Philosophie. Trotzdem tut mir zum Beispiel aus der Perspektive von früher weh, dass Philosophie nichts mehr ist, vor dem irgendjemand Angst haben muss. Also unsere Politiker oder irgendwelche Lobbyverbände, die können vielleicht vor irgendwas Angst haben, aber sie müssen weder vor den deutschen Philosophieprofessoren noch vor den deutschen Philosophiestudenten Angst haben. Es ist ein großes Problem, wenn man sich als Philosoph, wie ich das in den letzten Jahren getan habe, in öffentliche Debatten reinwagt und versucht auch das zu kommunizieren, was man für relevant hält. Man wird auf jeden Fall Schaden nehmen, weil der Medienbetrieb so funktioniert. Man wird fehlkonstruiert werden. Leute, die einen gar nicht kennen, werden beginnen, einen zu hassen. Es gibt dieses Feigenblatt-Problem. Also man kann so eine Rolle von Kunst am Bau spielen, dass das Ganze von einem gewissen Unernst getragen, eigentlich nur eine Form von Unterhaltung ist. Und seht her, wir haben das auch und bei uns gibt es auch einen kritischen Diskurs. Wir bezahlen euch sogar dafür, aber die ganze Sache hat keinerlei Biss. Sie wird nicht mehr ernst genommen. Ist die Skepsis Metzingers zur politischen Folgelosigkeit der Philosophie berechtigt? Als ehemalige Königswissenschaft hat sie nach Meinung Michael Hampes ja ohnehin ausgedient. Es ist, glaube ich, ein Problem der Philosophie seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Kann sie aus sich heraus keine Welthaltigkeit mehr erzeugen, wie das Ernst Cassirer genannt hat. Also sie ist quasi darauf angewiesen, auf andere Wissenschaften Bezug zu nehmen, um so etwas wie Bodenhaftung, Realitätsbezug zu haben. Die harte Auseinandersetzung um politische Geltung und Erkenntnis dürfte aber gar nicht mehr der Anspruch einer Philosophie sein, die das gute Leben im Auge hat. Ist der Preis, den eine publikumswirksame Philosophie dafür zu zahlen hat, ihre zunehmende Trivialisierung? Jürgen Wiebicke sieht es anders. Soll ich jetzt Publikumsbeschimpfung betreiben? Dazu habe ich eigentlich überhaupt keinen Anlass, weil ich freue mich über jeden, der sich mit philosophischen Fragen auseinandersetzt, weil das nicht selbstverständlich ist. Und ich kann auch sagen, also was heißt harte Auseinandersetzung? Mir geht es eigentlich eher darum, ein Publikum zu finden, was überhaupt erstmal alphabetisiert werden muss. Ich freue mich am meisten über Leute, die hinterher nach einer Veranstaltung zu mir kommen und fragen, Herr Wiebicke, wie schreibt man eigentlich Camus? Das ist mir viel lieber als jemand, der durch 30 Oberseminare an der Uni gestellt ist in der harten Auseinandersetzung mit Texten. Das war Philosophy Goes Live, die neue philosophische Szene. Ein Feature von Werner Köhne. Es sprachen Gregor Höppner, Karin Pfammerter, Volker Niederfahrenhorst und Wolfgang Rüther. Ton und Technik Katrin Fidora und Wolfgang Rixius. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2015.